Ein wunderschönen guten Tag an alle Zuhörer. Da ist sie tatsächlich, die Folge 2 von Helden der Straße, das Podcast mit mir, German Truck Driver, und dem Rainer Druckverlust. Grüß dich, Rainer. Einen wunderschönen guten Tag. Es, wir es nochmal schaffen, eine zweite Folge aufzunehmen. Ja, Hammer, ne? Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ah, ja, ja, genau, aber ich muss dazu sagen, teilweise war es wirklich, also wir hatten wirklich Zeitprobleme. Und dann hatte ich wirklich sehr viel um die Ohren in letzter Zeit. Von daher müssen wir, also entschuldige ich mich bei allen Zuhörern, wir werden jetzt auf jeden Fall regelmäßig die Folgen weiterführen. Ich hatte halt viel um die Ohren. Ich habe ja nebenbei noch, bin ich noch Geschäftsführer einer großen Hundepension und habe die übernommen und musste da Arbeitsverträge schreiben und musste da ein bisschen was umstrukturieren. Und das hat ein bisschen sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Dann noch LKW fahren nebenbei, Influencer-Sachen machen und so, Rainer, du weißt. Das ist alles. Hätte ich gewusst, aber wo das hinführt. Aber wir starten jetzt, ja, weil es haben tatsächlich wirklich viele gefragt, hey, was ist eigentlich mit dem Podcast? Ja, ja, ist bei mir genauso. Bei mir genauso haben viele gefragt, was machst du denn jetzt und hier und da. Und dann wollte ich zwischendurch ja auch noch andere Podcasts aufnehmen. Da ist es auch nicht zugekommen, weil ich auch so wenig Zeit habe mittlerweile. Und aber jetzt haben wir ja vor, jeden Sonntag durchzustarten. Genau, wann kommen denn jetzt die Folgen eigentlich immer raus, damit die Zuhörer das sich schon mal einspeichern können? Ich würde sagen, die Folgen kommen raus sofern wir denn natürlich aufnehmen, jeden Montag 6 Uhr morgens früh, jeden Montag. Damit ihr, wenn ihr zur Arbeit fahrt, euch gleich den Podcast reinschmeißen könnt und uns zulauschen dürft. Finde ich perfekt, weil wenn ich zum Beispiel Frühschicht, ganz früh habe ich mal ein paar Mal Frühschicht gefahren oder wenn ich halt die Nachtschicht angefangen habe, dann habe ich immer meine Lieblingspodcast, mich immer gefreut, wenn eine Folge abgeloadet wurde. Und da können jetzt unsere Zuhörer, die unseren Podcast mögen, sich dann immer darauf freuen, dass sie montags immer unsere zarten engelsgleichen Stimmen hören können. Oha, ja, genau. Apropos engelsgleich, ich bin noch ein bisschen verschnupft, denn lieber Rainer, ich habe Corona, ich glühe im Dunkeln, ich leuchte. Da hat er einmal ein Date mit einer. Nein, ist okay. Nein, also das muss ich aber sagen. Ne? Können wir mal kurz darüber sprechen, wie ich mich infiziert habe? Ich weiß nämlich, glaube ich, wie ich mich infiziert habe. Ja, bitte gerne. Pass auf, es gab ein legendäres Ereignis bei mir in einem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Tatsächlich muss man sagen, ein Ereignis, wo ich überhaupt nicht mehr so drauf vorbereitet war. Es gab eine Kirmes, eine öffentliche Kirmes, ohne Masken. Man konnte sich mit Freunden treffen. Das war so krass. Oha. Also, es war einfach, man hat sich mal wieder getroffen. So. Und da muss ich mich wohl infiziert haben, denn, pass auf, den Folgetag saß ich bei meinem Friseur meines Vertrauens und nebenbei eine alte Kindheitsfreundin am Nachbarstuhl. Und die meinte nämlich zu mir, haben wir kurz über die Kirmes geschnackt, und die meinte nämlich, dass eine Freundin von ihr, und jetzt wird's nämlich armselig, eine Freundin von ihr war positiv und ist trotzdem auf die Kirmes gegangen. Okay, das... So. Ist aber, naja gut, da will ich mich jetzt nicht so äußern. Doch, ist kein feiner Zug. Macht man nicht. Nee, macht man nicht, nee. Weil man kann Corona leugnen, wie man will, oder das ernst nehmen, wie man möchte. Es ist eine Krankheit, eine ernstzunehmende Krankheit, und bei jedem ist der Krankheitsverlauf anders. Und wie eine andere Freundin von mir sagte, gerade bei Selbstständigen, wenn die halt ausfallen, so wie ich konnte jetzt 2 Wochen lang, oder ich kann jetzt seit anderthalb Wochen nicht in meine Hundepension, Buchhaltung und so ein Kram, weil ich die Angestellten natürlich auch nicht anstecken möchte, logischerweise, das macht man nicht. Da, also wenn man weiß, man ist positiv, dann geht man nicht auf eine öffentliche Veranstaltung, das ist ganz einfach. Nee. Aber ich vermute, dass ich mich da angesteckt habe. Ah, Mann, und wie war bei dir der Krankheitsverlauf? War eher easy oder? Also die ersten 4 Tage hatte ich gar nichts, also ich bin hingegangen zum Testing und ich hatte so ein bisschen, so leicht, ja, fühlte mich ein bisschen komisch, ich kann das gar nicht einordnen genau, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, irgendwas stimmt mit mir nicht, aber ich hatte überhaupt, es hat mich nicht gestört. Und dann gehst du halt zu dieser Teststation hin und dann musst du ja warten, bis das Ergebnis kommt, und dann guckte die aus diesem Bauwagen raus und rief meinen Namen so, und ich bin dann hingegangen und dann guckte, auf dem Weg dorthin fühlte ich mich wie so zum, als wenn ich so zum Schafott geführt werde, also zur Richterbank oder so. Ja. Weil da guckt die sie mich so an, und dann hast du an ihren Augen gesehen, okay, das ist irgendwie, guckt die so komisch, und dann sagt sie, ja, leider positiv. Und ich so, was? Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja. Und dann, wie gesagt, 4 Tage gar nichts, und dann auf einmal ging es richtig los mit, wie eine schwere Erkältung, ja, also jetzt viele sagen ja mal wie Grippe ist was anderes, sagen eine schwere Erkältung. Und ich fühlte mich schlapp und bla bla bla. Und das Ding ist, das ist jetzt schon, glaube ich, 10 Tage bin ich jetzt schon infiziert. Ich habe mich jetzt vorgestern wieder testen lassen, bin immer noch hardcore positiv, so wie das die da sagte. Der Teststreifen war sofort rot. Und das bedeutet, ich muss jetzt Montag ja wieder hin und werde wahrscheinlich weiterhin krankgeschrieben sein, ne? Ja, scheiße, ne? Das ist echt scheiße. Ja, du kannst nirgendwo hin, Rainer. Das ist ja das Problem. Hat ja keiner was dagegen. Wenn du krank bist, ist doof. Man ist aber zu Hause, man hat mal vielleicht eine Zeit für sich so. Aber ich kann nirgendwo hin. Ich kann nicht mal in Bäcker ein Brötchen kaufen. Also ich machen kann, mit dem Hund rausgehen und dann um Menschen weiten Bogen machen und dann sitze ich zu Hause isolationshaft. Das ist echt scheiße. Ja, ist es auch. Das ist wirklich scheiße. Naja. Aber du hast es ja bald geschafft, ne? Du bist ja bald durch damit. Nee, ich glaube, ich bin der Kandidat, der von dieser Fledermaus gebissen wurde. keine Ahnung, ich bin das Urinfekt. Ich habe wahrscheinlich 3 Monate positiv. Ich habe keine Ahnung. Diese Scheiße. Andere reden von 5 Tagen, können wieder durch La Paloma durch die Gegend laufen. Ich sitze hier seit 10 Tagen und immer noch hardcore positiv und leuchte. Schlimm. Ja, das ist kacke. Ich habe auch ein bisschen Panik gehabt, dass ich angesteckt werde auf der TwitchCon, weil nach der TwitchCon habe ich ganz viele Nachrichten gekriegt hier, der und der und die haben sich da infiziert und hier und da, lass dich mal testen. Und habe ich dann auch gemacht, so, wann habe ich mich testen lassen? 5 Tage nach der TwitchCon. Und ich denke, scheiße, jetzt pass auf, ne? Und ja. Nee, negativ. Gott sei Dank, ich hatte Glück. Dass du das Thema gut gerade ansprichst, TwitchCon, wie war's denn? Die TwitchCon. Also du musst vielleicht erklären, für die Leute, die nicht wissen, was die TwitchCon ist. Es gibt ja auch Leute, die das hören hier, die damit gar nichts zu tun haben. Ne? Also Twitch ist eine Plattform, wo man live streamt, wo wir beide auch live streamen. Ja, genau, richtig. Und die Plattform veranstaltet also für Europa einmal im Jahr eine große Veranstaltung und für Amerika auch noch. Die kommt im Oktober. In San Diego ist sie dann dieses Jahr. Da fahre ich wahrscheinlich auch hin. Müssen wir mal sehen, wie es klappt im Urlaub. Ja. Wir wären da schon zu viert, glaube ich, fahren wir hin. Und, was kostet das? Oha. Ja, also ich habe alles so im Kopf überschlagen. Wir sind so ungefähr bei 2.500 Euro nur für die TwitchCon in San Diego. Jetzt muss ich aber dazu sagen, das sind aber dann auch 5 Tage, die wir dann unterwegs sind. 12 Stunden Flug hin, 12 Stunden zurück, ist schon mal ein Tag weg und so weiter. Ja. 2 Tage sind wir dann effektiv auf der TwitchCon und da wird halt alles Mögliche gemacht. Also man muss sich das vorstellen wie eine zusammengewürfelte Messe. Ne? Also ein Teil Gaming ist dabei, Cosplay für Streamer ist da eine ganze Menge, für Zuschauer ist da eine ganze Menge. Also das ist alles so durcheinander gewürfelt, aber gut durcheinander gewürfelt, finde ich. Also ich war wirklich beeindruckt, als ich in Amsterdam war. Das war mega. Und also ich habe, entschuldige. Ja, erzähl. Mhm. Ja, ich war auf der TwitchCon tatsächlich auch mal. In Berlin. Ah. Die war ja vor, ich glaube, wann war die? 2019? Ja, Quatsch. Oder? Doch, 2019 war Berlin, glaube ich. Ja, dann war ich da. Hm? Ja. Da war ich noch Twitch-Partner, Rainer. Oha, da warst du. Ja, diese Partnerschaft, also wirklich. Also, ich habe keine Ahnung. Ja, das müssen wir ganz kurz erklären. Also, ich erkläre euch kurz, was der Unterschied zwischen einem normalen Twitch-Streamer, ein Twitch-Affiliate ist und ein Twitch-Partner. Das ganz kurz erklärt. Also, jeder kann Livestream auf Twitch. Wenn man aber von den Zuschauern unterstützt werden möchte oder wenn man quasi mit seinem Hobby auch ein bisschen Geld verdienen möchte, dann braucht man zwingend, nicht zwingend, aber wäre Affiliate ganz angenehm. Dann können die Leute auch kostenlos mit Amazon Prime subscriben. Das bedeutet, der Streamer bekommt einen Anteil von dieser Subscription. Ich glaube, was ist die, 4,99 oder 5,99? Was ist denn die? 3,99, ne? Ja, genau, 3,99 und du kriegst die Hälfte als Affiliate. Nee, nicht die Hälfte. Ja. Sicher? Ja, ganz sicher, ja. Ah ja, okay, dann die Hälfte, okay. So, dann kann man halt, und Amazon Prime haben halt sehr viele, weil sie Amazon Prime auf dem Fernseher gucken und dann hat man einmal im Monat kostenlos, kann man das irgendeinem Streamer schenken. Da hat man kein mehr Geld davon, aber der Streamer bekommt halt die Hälfte von 3,99. So. Genau. Genau. Dann ist man Affiliate. Und wenn man ein ganz großer Star ist, dann wird man Twitch-Partner. Da bekommt man einen Partnervertrag und dann kommt man 70% von diesen 3,99, richtig? Ja, es kommt natürlich auf die Verhandlung drauf an. Genau. Aber ja, so kannst du das ungefähr sagen. Ja, 70%. Genau. Aber das wird halt nicht jeder. So. Richtig. Nur ausgewählte Leute. Nur ausgewählte. Ich war mal und habe selber gekündigt und seitdem habe ich auch nie wieder beantragt, weil ich es auch nie wieder werden werde. Ich möchte nur kurz sagen, warum ich es gekündigt habe, bevor du nachfragst. Ja. Ich habe gekündigt, weil Twitch zum damaligen Zeitpunkt und bis aktuell noch verbietet, dass man dann auf anderen Plattformen livestreamen darf, richtig, wenn man Partner ist. Genau. Oder auch Affiliate ist. So. Und ich wollte halt gerade IAA-Messe, die LKW-Messe ist ja nun bald dieses Jahr, wollte ich dann vielleicht von dort auch livestreamen. Und da ist mein Hauptkanal natürlich YouTube. Und dann wollte ich auf YouTube livestreamen. So, und da war mein Gedanke, ich kündige den Partnervertrag, kann dann auf YouTube livestreamen oder wechsle dann zu YouTube als Livestream-Plattform, dass ich dann auf so großen Veranstaltungen, wo LKW-affine Leute rumlaufen, dass ich da livestreamen kann. Das war der Hintergrund. Ja. Gut, dann habe ich einmal bei YouTube live gestreamt, habe auf einem Video reacted und habe dafür gleich einen Copyright-Strike bekommen und nach dreien ist mein Kanal gelöscht, also habe ich das Livestream bei YouTube auch sein lassen und bin wieder zu Twitch zurück, aber natürlich werde ich kein Partner, weil du brauchst A, auch eine hohe Zuschauerzahl mittlerweile, kontinuierlich, ne? Ja, ja. Du bist, hast da mehr im Kopf jetzt, erzähl. Ja, also offiziell sind es 75 Zuschauer im Schnitt, die du haben musst, in den letzten 30 Tagen bis zur Bewerbung. Und dann sind da noch einige andere Dinge. Also die Streamzeiten müssen deutlich höher sein. Die habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich kann gerne mal nachgucken. Ja, das Problem ist dann einfach, wenn man das nicht hauptberuflich macht. Ich meine, deine Streamzeit, du müsstest, also das ist jetzt ja der Punkt, weswegen ich gerade ja so gelacht habe, weil ich ja weiß, dass das Rainer richtig ärgert. Ja, ja, das ärgert mich wirklich. Ja, weil Rainer wird einfach kein Twitch-Partner. Er hat eine hohe Zuschauerzahl mittlerweile und er streamt ja wirklich 5 Tage die Woche. Na? Ja, genau. Und du hast eine Zuschauerzahl im Schnitt, sage ich mal, von 400. Ja. Durchschnitt. Ja, genau. Richtig. Ja. Peak war gestern 550 oder 60, was ich gesehen habe, meine ich. Der Peak war gestern 1200 und... Gut, dann habe ich mich... Aber hab ich dann ja, okay. Das spielt eh keine Rolle. So. Der Peak spielt keine Rolle. Also, du brauchst... Nein, die Durchschnittszahl. Genau, ja. Genau. So, jetzt hast du also alle Kriterien eigentlich erfüllt. Und jetzt bin ich gespannt. Du weißt wahrscheinlich, warum du kein... Du hast mehrfach dich beworben und immer abgelehnt. Ja. Warum wirst du kein Partner? Warum werde ich kein Partner? Denn wenn ich das selber wüsste, dann wäre ich einen Schritt weiter. Ne? Also, wie gesagt, um den Partnerstatus zu erfüllen, um sich als Partner zu bewerben, ich habe es jetzt gerade vor mir, brauchen wir 25 Stunden Stream im Monat an 12 verschiedenen Tagen Stream im Monat und diese 75 Zuschauer im Schnitt. Und beworben habe ich mich jetzt insgesamt 21 Mal. 21. Und 21 Mal abgelehnt worden, ne? Und dann immer mit derselben Mail. Du bekommst also keine persönliche Mail, das ist das, was mich stört, sondern tatsächlich 1:1 immer dieselbe Absage. Ne? Von wegen, habe ich mal bei Insta veröffentlicht, damit ihr das mal sehen könnt, wie so eine Mail aussieht. Habe ich gesehen. Genau, und das war's. Ne? Wenn ich einen Grund wüsste, warum ich kein Partner werde, dann würde ich mich ja gar nicht mehr weiter bewerben. Das wird ja keinen Sinn machen. Ne? Ich hab das so verstanden, dass du ungefähr weißt, warum. Ich weiß jetzt auch, glaube ich, warum. Ich weiß nur nicht, inwieweit ich darüber reden darf. So, und, okay. Das, heißt man schon, ist schon eingeschnitten, ne, als Influencer, ne? Man darf nicht über alles reden, ne? Das ist krass, ne? Nee. Ich, auch als Beispiel auf der TwitchCon habe ich den Community Manager von SCS kennengelernt. Das ist also hier Euro Truck Simulator. Achso, ja. Der. Hm. Genau, und der hat mir auch Dinge erzählt, über die ich auch nicht reden darf und gerne würde, aber ich darf nicht, ne? Also, wie es weitergeht mit den DLCs, mit den Erweiterungen etc. pp, das weiß ich alles. Also, okay. Aber. Ich darf nicht. Ne? Und, Da hätte ich natürlich auch Bock, wenn man da mal so ein Event machen könnte mit denen, ne? Gerade IAA, ne? So meine Wenigkeit mit einer der größten LKW-YouTuber, so ja. Du als einer der größten LKW-Livestreamer, so will ich es einfach mal bezeichnen, weil du bist ja Twitcher und ich bin YouTuber, das kann man ja ganz klar so definieren. Ne? Richtig, genau. Genau, so. Und wenn die da mit uns da, ähnlich wie bei der Gamescom mit den anderen Creatern, die mit anderen Spieleherstellern zusammenarbeiten, da passiert in unserer Branche einfach irgendwie nichts. Nee, so gut wie nix, ne? Also, na klar, der Community Manager kam auf mich zu und hat dann auch gefragt, und wie sieht's aus, können wir da später mal irgendwas machen und hier und da, und das ist aber jetzt auch nicht so einfach, mich da hinzustellen und sagen, ja, machen wir, weil jetzt kommt das nächste Problem, oder was heißt Problem, ist für mich ja kein Problem, aber ich bin in einem Netzwerk. So, das heißt, alles, was da über, also über Netzwerk, über das Management, alles, was die Hersteller mit mir machen wollen, muss übers Netzwerk laufen. Das ist vertraglich so geregelt. Und da bin ich mal gespannt, wo da die Zukunft noch hinläuft. Ne? Also, seit wann bist du denn in meinem Netzwerk? Ich bin in einem Management seit, ich weiß es nicht. To Reach, man wissen, in welchem? To Reach, ja, na klar. Es ist ja auch öffentlich in Twitch einsehbar. Wer? To Reach. Kenne ich gar nicht. Das ist dasselbe Netzwerk wie zum Beispiel Tanzverbot ist in dem Netzwerk. Oder Flying Uwe okay. Und so. Ah, genau. Okay. Ja. Ah. Ja, das ja, und da dachte ich ja auch so, ey, ich komme doch erst in so ein Management rein, wenn ich diesen Haken habe. Was wollen die mit mir sonst, ne? So, und nee. Ja, ab dem Zeitpunkt ist dann halt so, dass man das nicht mehr selber entscheiden kann. Also klar, man kann vieles selbst entscheiden, aber man muss die immer mit, ich sag mal, ins CC setzen, ne? Richtig, genau, ne? Und ja. Die vermarkten dich ja praktisch auch und natürlich machen die das nicht umsonst. Die haben ja nicht Caritas auf der Stirn stehen, ne? So. Ja, nee, aber da sehe ich bei dir so eine schöne Fackelmannmütze wie bei Axel Schulz. Ja, genau. So eine Fackelmannmütze, da laufe ich mit. Nein. Ja. Ja, es ist aber so viel machbar in unserer Branche mit Werbepartnern, aber das ist in dieser Branche wirklich sehr, sehr schwer. Das ist ja das, was ich meinen Zuschauern auch immer, also ich hab eine sehr coole Community auf YouTube, aber man hat des einen oder anderen, lass es mal den Schwenk, aber manchmal böse Kommentare, wenn man Werbung platziert. Ja. Aber es hat auch alles, was gerade so die Kosten, sagen wir mal, es kommt jetzt demnächst der zweite Teil von meiner Reportage, wo ich mit der Polizei die LKW-Kontrolle mitbegleiten durfte. Kommt ja bald raus. Und da habe ich in dem Video, in dem zweiten Teil, auch wieder einen Werbepartner. Weil ganz einfach, ich muss die Kosten auch wieder reinholen, die allein der Kameramann kostet. Du musst einen Kameramann mit Equipment für den ganzen Tag mieten. Weißt du, was das kostet? Ja, ja. So, das muss man ja auch irgendwo bezahlt bekommen. Und dann ist, finde ich, Werbung legitim, wenn man sich mit dem Werbepartner identifizieren kann. Da bin ich, also sage ich ganz offen. Also man muss ja auch irgendwo Geld verdienen. Da geht ja auch nicht kostenlos arbeiten. Nee. Genau. Aber es ist in der Branche wirklich schwer. Ich sag mal, wenn wir jetzt in der Beauty- oder Gamer-Branche wären, boah, auch einer. Da hätte ich auch den Haken schon längst. Ich kann das ja mal ganz kurz erklären, wie das so ungefähr funktioniert mit dieser Partnerschaft. Also Twitch ist auch verpartnert mit irgendwelchen Firmen, ja. So. Wir nehmen jetzt, keine Ahnung, wir nehmen jetzt mal Adidas oder so als Beispiel, ja. Und wir blöden LKW-Fahrer, die können uns nicht vermarkten. Und das ist der Grund, warum wir ganz oft den Haken nicht kriegen. Also es gibt, wenn jetzt zum Beispiel Volvo, Mercedes, irgendwie sowas in der LKW-Richtung mit Twitch verpartnert wäre, ja, dann würden die uns hinterher laufen und uns mit dem blöden Haken beschmeißen. So ist das. Und da kann ich dir jetzt ein paar Insights geben mit den LKW-Herstellern, warum das nicht so funktioniert. Ja, erzähl mal. Weil, und das habe ich aus erster Hand von verschiedenen LKW-Herstellern, mit denen ich da Kontakt habe oder mit Journalisten etc., weil die Leute, die da was zu sagen haben, meistens aus einer älteren Generation stammen. Das ist eine ganz einfache Faustformel. Okay. Die sind aus einer älteren Generation und die haben mit dem, was wir machen, so gut wie nichts am Hut. Ja. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Das meine ich jetzt auch gar nicht böse oder so ganzen Kram, sondern was ich jetzt erzähle, meine ich jetzt nicht böse, sondern ich will es nur als Beispiel sagen. Zum Beispiel mit Scania. Die laden immer wieder zu irgendwelchen Pressevorstellungen etc. die Altherren, sage ich mal, der Zeitung ein, die normalen üblichen Verdächtigen an Journalisten, die werden immer überall eingeflogen, egal wo es ist, werden die eingeflogen, haben eine Auflage, so hoch wie ein YouTube-Video von mir an einem Tag, haben die im Monat oder alle zwei Monate, ja, also an Reichweite. Ja. Die werden aber überall hingeflogen und mitgenommen etc. Ich meine, wer kauft heutzutage noch so eine scheiß Zeitschrift? Mal ganz im Ernst. Und wenn, ist alles wie digital. Oder digital, aber wie nachhaltig ist eine Zeitschrift? Ne? Also du guckst dir die einmal an irgendwann oder vielleicht guckst du sie auch nochmal an und dann wirfst du weg. So, dann ist die Werbung ja auch damit verpufft. Aber so ein YouTube-Video oder so eine Reichweite von als Twitch-Streamer, wenn du jetzt live von irgendwo einer Veranstaltung streamen würdest, die Reichweite ist ja umso größer und du machst davon ja dann noch ein Highlight-Video. Ja. was dann auch Ewigkeiten auf dem YouTube-Kanal bleibt. Aber was ich damit sagen wollte, ist, die haben das immer noch nicht verstanden, so wie andere Branchen, zum Beispiel die Autobranche, die wirklich die Influencer da sonst wohin einfliegen, nur damit die einfach da sind. Das haben die bei uns in unserer Branche einfach noch nicht verstanden. Guck du einfach mal IAA an, die jetzt wieder ist, die Nutzfahrzeugmesse. Mhm. Da ist ein Publikumsverkehr von klein bis groß bis älter bis Greise und was ich laufen da rum. Ob Mann, Frau, divers, egal. Da ist ein riesen Publikum. Das ist ja nicht so, dass da nur LKW-Fahrer rumlaufen. Da laufen ja alle möglichen Genre an Menschen rum. Und da wird so gut wie, finde ich, diese IAA ist für mich immer noch so altbacken. Ich finde, die ist einfach so altbacken. Warum wird auf der IAA nicht mal irgendwie mal so ein Musik oder partymäßig gemacht oder so, weißt du? Und da haben die mir mal gesagt, als ich das gesagt habe, warum macht das nicht ein bisschen attraktiver so für, weiß ich nicht, ein bisschen, es ist immer so ein bisschen, finde ich, den Touch, es ist sehr steif immer auf dieser Messe. Es ist einfach so eine Messe. Und dann haben die gesagt, ja, weil es einfach eine technologische Nutzfahrzeugmesse ist und hin und her. Da habe ich gesagt, ja, aber guck doch mal, was hier rumläuft am Publikum. Hier ist doch alles vertreten. Warum macht man das Ganze nicht ein bisschen, weiß ich nicht, unterhaltsamer? Und da wäre zum Beispiel auch, dass Leute, die bekannt sind, Funk, Fernsehen, Social Media etc., dass die dann auf Bühnen Auftritte bekommen und sonst irgendwas, weil die ziehen ja auch nun Massen an, dass die damit ins Boot geholt werden. Das wäre für uns gut, wir könnten Content kreieren, wir wären dann mal wieder, auf der Bühne oder sonst irgendwo, aber das kriegen die irgendwie nicht hin. Das stört mich immer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, IAA dieses Jahr, bist du überhaupt da? Ja, ne? Ja, bist du da? Ja, ich habe tatsächlich vor, dieses Jahr hinzugehen. Gehst du hin? Ja, also wir kriegen ja jedes Jahr, werden wir eingeladen, wir als Firma sozusagen. Und ich bin am Überlegen, ob ich hinfahre, weil es ist immer ein bisschen anstrengend mit unseren Jungs, ne? So, aber... Definier mal. Wie soll ich das jetzt... schön umschreiben. Die fahren da hin und löten sich ein in die Rüstung, sage ich dir so, wie es ist. Also, ja, ne? Das stimmt. Ja. Also, ja. So, und da habe ich halt nie Bock drauf. Und das ist der Grund, warum ich da nie mitgefahren bin. Weil jeder, der mich kennt, weiß, dass ich sehr, sehr, sehr, sehr wenig Alkohol trinke. Und ich kann damit nichts anfangen einfach. Ne? Also nicht, dass mich das jetzt stören würde, überhaupt nicht. Aber wenn ich da bin, dann würde ich gerne streamen oder zumindest ein Video machen, ja. Und das kannst du mit denen halt nicht machen. Das geht nicht. Das geht aber, es gibt ja einen Tag für Presse und so, ne? Vorher. Ja, das stimmt. Das müsste, glaube ich, der Freitag sein, glaube ich, ne? Ich weiß nicht. Genau, du kannst halt einen Tag vorher kommen, halt nur Pressevertreter rein, da hast du dann halt quasi Ruhe. Es geht ja auch darum, nicht, dass man das falsch versteht. Man möchte ja auch was filmen oder was präsentieren. Ja. Und ich war halt einmal da und da war ich ein ganz kleiner YouTuber. Da hatte ich, das war ganz zu meiner Anfangszeit. Das muss zu 16 gewesen sein oder zu 17. Mhm. Zu 17, glaube ich. Und da hatte ich, keine Ahnung, keine 10.000 Abonnenten. Ich weiß es auch nicht mehr, ist auch schon lange her. Ja. Und dann bin ich halt dann irgendwann entdeckt worden und bin dann tatsächlich von der Security von Scania da raus aus dem, nicht Mob, aber aus der Menge rausgezogen worden. Sonst wäre ich da nahtlos untergegangen. Es ist wirklich wahr. Weil jeder wollte Hallo sagen, es drängte immer weiter nach vorne, also es war ja öffentlich, war inzwischen Zelt, keine Ahnung, und irgendwo, in irgendeinem Stand war ich und dann kam von rechts und links dann auch die Kiddies angesprungen und hier wollte eine Damenfoto und dann kam die Masse immer näher und ich kam da gar nicht mehr weg. Ja. Und mein Glück war, dass ich mit den Herrn Lundqvist damals, der für Deutschland zuständig war, der wollte mit mir ein Gespräch führen und der ist schon mal ins Zelt gegangen und ich wollte hinterher und wurde dann quasi abgefangen von Zuschauern, die Hallo sagen wollten und bin da wirklich abgetrieben worden, ja, richtig abgetrieben worden. Und irgendwann ist mir mal aufgefallen, hey, wo ist ein GTD eigentlich? Und dann haben sie mich dann so Hilfe winkend, so, ich kam da nicht mehr weg, es war wirklich kein Spaß mehr, ne? Und das Ding ist, wenn die dich ja dann sehen, dann wollen die ja auch Hallo sagen und ich verstehe das ja auch. Aber, und das ist der Twist, es gibt ja auch viele Zuschauer, die es dann da auch einen in die Rüstung löten. Ja. Und die verlieren dann dieses Gefühl von Distanzwahren. Ja, also, das stimmt. Ja, ja. Und ich hoffe, das klingt nicht doof, aber ich möchte nicht von jedem umarmt werden. Also ich möchte das selber entscheiden, wer mich umarmt und wer mich in den Arm nimmt und was weiß ich. Und ungefragt schon mal gar nicht. Und das ist halt an dem Tag damals passiert. Und da sind meine Bedenken jetzt. Damals hatte ich keine 10.000 Abonnenten, heute habe ich, keine Ahnung, 115.000 irgendwas. Muss nichts heißen, aber normalerweise vom reinen Menschenverstand dürften mich jetzt mehr Leute kennen als damals. Ja. Und ich weiß halt nicht, wie ich ohne Sicherheitsmaßnahmen dann quasi im Fall der Fälle da aus der Situation wieder rauskomme. Mhm. Und das ist die Überlegung, die ich habe, wie ich das löse. Wenn du jetzt gesagt hättest, du hast da eine Lösung für, hätte ich gesagt, ich schließe mich an. Aber wenn du da auch noch keine weiteren Lösungen zu hast. Nee, leider nicht. Also, und ich bin ja auch der Meinung gewesen, zumindestens ich mit meinen paar Abonnenten, Followern, wie auch immer, da wirst du nicht so viel erkannt und dann geht das schon. Ne? Aber seit der TwitchCon weiß ich, dass das nicht so ist. So, und gerade in Amsterdam war ich mir sicher. Ne? Ich denke, da wird dich eh keine Sau kennen. Da kannst du dich schön frei bewegen und so, kannst machen, was du willst. Nein. Ja. So, das ist nicht so. Und dann hast du halt wirklich in Deutschland dann die Messe schlechthin, wo alle da sind. Und ich habe mich ja da auch gefreut, Leute, mit meinen T-Shirts und habe da auch versucht, jeden Hand. Also das Video kann man ja auf meinem YouTube-Kanal noch nachgucken, wo ich den Vlog von der Messe gedreht habe. Ja. Das ist ein cooles Video von damals. Und sowas Ähnliches habe ich auch vor, aber ich kann mich halt an diese eine, an diese eine Situation erinnern und ja, da bin ich ein bisschen noch zurückhaltend, wie ich das löse. Wenn jetzt zum Beispiel ein Hersteller sagen würde, hey, du kannst für 2 Stunden, sagen wir mal, so Meet and Greet bei uns am Stand machen, und ich bin cool mit dem Hersteller, dann würde ich das auf jeden Fall machen, weil ich will ja den Leuten auch Hallo sagen, die meine Videos gucken, ne? Muss man ja mal so sagen. Ja. Aber du musst irgendwo so eine Hintereingangstür haben, dass du dann, also um das abzukürzen, dass da war, ich musste dann mit so einem VIP-Shuttle von Scania von den Hallen weggefahren werden. Ich habe ja dann draußen noch was gedreht, da bin ich ja so ein Drift mitgefahren mit einem LKW. Mhm. Da musste ich mit dem VIP-Shuttle bis da hingefahren, dann auch wie so ein Filmstar da, damit ich die kürzesten Wege da habe, weil ich sonst an jeder Ecke immer abgefangen wurde. Du Scheiße. Ja, das war für mich auch völlig verrückt. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt ähnlich ist. Und wenn dann gerade Leute einen gewissen Pegel angetrunken haben, verlieren die halt Hemmschwellen, ne? Ja, ist so. Und Rainer, man muss ganz ehrlich mal sagen, es gibt auch Leute, die mögen einen nicht. Ja, das weiß ich. Das weißt du, okay. Ja, das weiß ich. Hast du das auch schon erfahren? Ja. Ach echt? Ja, tatsächlich, ja. Jetzt vor kurzem erst wieder, aber das. Okay, was denn passiert? Was ist passiert? Ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, Alter. Das ist, ich sage jetzt mal, ein gemeinsamer Freund von uns, ja. Von uns beiden? Hat Teile seiner Community auf mich gehetzt, so. Also, ich habe da öffentlich gar nicht drüber geredet, noch nie. Ich glaube, du weißt. Das höre ich zum ersten. Ja. Das, aber. Zum ersten Mal. Aber so ist es, ne? Also, ich glaube, wen ich meine, weißt du. Bin ich mit dem cool? Nee, ich glaube nicht. Dann weiß ich, wen du meinst. Achso, der hat öffentlich die Leute auf die... Nee, wie muss ich, mir ich, da- ich weiß nicht, ob er das öffentlich gemacht hat oder so. Auf jeden Fall habe ich vor, wie lange ist das jetzt her? Vor zwei Wochen übermäßig häufig Post gekriegt von irgendwelchen Hatern, ja, und auch im Stream mehrfach. Und was wollten die? Die wollten, dass ich aufhöre zu streamen, weil das ist ja total gefährlich, was ich da mache und so. Und man konnte sich denken, aus welcher Richtung das kam. Die haben das bis auf einen nie klar gesagt. Einer sagte ja, wie hat er sich ausgedrückt? Sascha hat alles richtig gemacht und du halt nicht oder so. So ging es los, weißt du, ich denke, ach, aus der Ecke kam das. Ich habe das zuerst gar nicht geschnallt. So, und ich denke, okay, alles klar. Ich finde es halt unfair und ungerecht, wenn man, ich sag jetzt mal, hinterm Rücken Leute aufhetzt. Du hattest eine ähnliche Situation, ich weiß das. Nicht nur einmal, das kenne ich von ihm, ja. Ja. So, und warum hat man dann nicht den Arsch in der Hose? Und zu kommen und dann mal ein persönliches Gespräch zu suchen oder wenigstens anzuschreiben persönlich. Das ist das, was mir nicht in den Kopf geht. Also nur mittlerweile habe ich so eine Vorlesetante und so, die liest mir den Chat vor und all sowas. Also meine Augen, die sind schon auf der Straße, ja. Und ich bediene auch keine Geräte während der Fahrt. Und da komme ich wieder auf den Punkt und sage, ey, komisch, bei Sascha ist so groß geworden bei YouTube, ja, indem er halt ständig und immer wieder auf seine Dashcam gedrückt hat, um Videos zu speichern. Ich weiß, heute geht das natürlich per Sprachbefehl und so, aber als er anfing, war das nicht so. Ne? Und wie viele Videos gibt es auch auf YouTube, da siehst du das deutlich, wie er ständig nur noch am Drücken ist, vorne auf dieser scheiß Kamera. So. Und ich denke, das gibt's doch nicht. Das ist so mit einer Art, ich sag, zweierlei Maßmessen und so, ne? Und ja. Man muss auch gucken, und das habe ich ihm auch per Direktnachrichten bei Instagram, als wir unseren Disput mal wieder hatten da, weil er dann öffentlich wegen der Nichtigkeit bei mir öffentlich da seinen wutfreien Lauf lässt und dann quasi indirekt seine Leute dann auf einen losstürmen. Statt, wie du es auch richtig gerade gesagt hast, habe ich ihm auch so gesagt, red doch mit mir persönlich erstmal, schreib mich doch an. Also es ist ja jetzt nicht so, weil wir hatten uns überall geblockt, es ginge nicht, dass ich sage, du kannst mir aber eine E-Mail schreiben. Und wenn dir irgendwas nicht passt, was ich gemacht habe, und es war ja bei mir, also A, bleibt es dabei, dass es eine Nichtigkeit ist, dass ich zwei Wörter verwendet habe, die er in seinen Videos immer verwendet, dann schreib mich doch an. Und von mir war das überhaupt nicht böswillig gemeint. Ich hätte es sofort geändert. Stattdessen hat er dann halt irgendwas gepostet und dann geht der Shitstorm los und dann löscht er es wieder. Und du hängst dann da und weißt gar nicht, was ist jetzt überhaupt los? Ja. Worum geht's jetzt eigentlich? Weil dann irgendwelche Hassnachrichten auf dich einprasseln und du weißt gar nicht, was du gemacht hast. Genau. So ähnlich war es ja bei dir auch. Und das ist bei ihm aber schon immer so gewesen. Und ich habe das zu ihm auch gesagt, ey, wenn in Zukunft sowas ist, ich bitte dich, red doch vorher mit mir. Ja. Auch wenn wir nie zusammen essen gehen werden. Aber red doch mit mir und sag, hey, das finde ich gerade scheiße, was du da gesagt hast oder was du da gemacht hast, bla bla bla. Und dann können wir drüber reden wie erwachsene Menschen, aber ich werde den Teufel tun und da meine Community auf dich hetzen und du auf diesen Kindergarten habe ich gar keinen Bock. Nee, das mache ich nämlich auch nicht. Und also ich gehe ja praktisch gar nicht drauf ein. Also weder in der Öffentlichkeit noch sonst irgendwann so oder privat oder wie auch immer, gar nicht. Ich denke, entweder kommt er irgendwann von sich selber und sagt, was Phase ist, was ihm nicht passt, was ich gerne ändern sollte oder wie auch immer. Aber was ich mich auch frage, ist, das soll jetzt auch nicht böse klingen, aber ich glaube, Teile seiner Community sind wirklich auf Krawall aus, ne? Oder kommt mir das nur so vor? Also Ja. Da sind auch wirklich wirklich, manchmal muss ich mich, also da bin ich halt froh, dass ich die Community so da nicht habe und es hat natürlich auch was mit dem Content zu tun, ne? Wenn du einen Content hochlädst, der immer mit einer aggressiven Grundton und einer Grundtonnage stattfindet, das ist ja meistens bei Dashcam-Fails und bei Dashcam-Sachen auf der Autobahn, da ist ja eine gewisse Grundaggression vorhanden, auch für den Zuschauer. Dann ziehst du natürlich solches Klientel natürlich auch an und die erwarten das natürlich dann auch, ne? Ja. Das kann und, so weit habe ich gar nicht gedacht, das stimmt, ja. Genau, und dann hast du natürlich die auf dich, also es gibt ja immer, man kriegt ja auch nur die mit, die wirklich sich nicht im Griff haben. Die anderen, die dann differenzieren, die sagen, okay, hat er recht, aber ich bin jetzt nicht sein Rechtsanwalt und sein Vorprescher und schreibe jetzt den entsprechenden, die Person an, die es betrifft und hacke auf den drauf rum. Ja. Die Leute kriegst du ja dann nur mit und auf die Leute kann man dann auch wirklich verzichten. Ne? Und vor allem hat man ja dann nicht mal eine Chance, sich zu verteidigen. Du wirst ja sofort abgeurteilt. Ja, genau. Das ist es. Du wirst ja sofort. Ey, ich habe Situationen erlebt, Kai, das glaubst du nicht. Und das mehrfach, ne? Nicht nur einmal, wo man denkt, okay, das war jetzt Zufall. Wie zum Beispiel, du weißt, wir halten unseren Abstand ein auf der Autobahn, 50 Meter, so. Und ich bin ja nun mal live. Denn wenn ein PKW oder auch ein LKW überholt, schert der ein und unser Sicherheitsabstand ist für den Arsch. Ne? So, das ist normal, das dauert dann einen Moment, bis wir den wieder haben. Aber genau in dem Moment kommt ein Zuschauer in den Chat und sagt, ey, von Abstand hast du auch noch nie was gehört, ne? Alter, da könnte ich so platzen, ne? Da könnte ich so platzen. Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Und erzähl. Also, ich habe das ja ähnlich auch manchmal so gehabt, wenn du... ich hatte das zum Beispiel in einer Vollsperrung. Da habe ich Kommentare drunter gehabt. Das sind ja bei mir so beliebte Sachen, wenn ich in der Vollsperrung stehe, da stehen die Leute ja irgendwie drauf. Ich weiß, es sind so ein bisschen, keine Ahnung, die mögen das, wenn ich da versauere. Mhm. Und ich steige dann dazu auch aus und filme dann halt. Also es steht auf drei Spuren und ich filme dann. Und dann kam auch der eine Kommentar, ich darf bei der Vollsperrung nicht aus den LKW verlassen, Und dann filmst du das Ganze auch noch und hin und her. Da denke ich mir, Moment mal, du hast doch dieses Video bewusst eingeschaltet, wo da steht Vollsperrung. Du guckst doch, weil du weißt, dass ich da in der Vollsperrung stehe. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, wenn ich die Kamera nicht anmachen würde, würdet ihr nichts sehen. Das ist doch, ja, muss ich doch machen. Ja, ne? Ja. Aber da wird dann immer gleich gemeckert. Wenn du wüsstest, was die Leute vom Fernsehen auf der Autobahn treiben, um ihre Bilder in den Kasten zu bekommen, die machen ganz andere Sachen. Die fahren auf dem Standstreifen, hier gerade bei den Formaten, die zu sehen sind, und fahren die Kamerateams, entweder sitzen im Kofferraum oder was weiß ich, und fahren mit Warnblinker auf dem Bandstreifen den LKWs, damit sie halt diese Bilder da reinbekommen hin und her, weil anders ist es halt nicht möglich. Die brauchen halt viele Schnittbilder. Ja. Aber da beim Fernsehen reflektiert es keiner, dass auch irgendwer das so gefilmt haben muss. Also wenn zum Beispiel der LKW während der Fahrt von der rechten Seite gefilmt wird, und der LKW ist auf dem ganz rechten Fahrstreifen, dann ist ja nur der Pannenstreifen. Richtig. Wie kommt denn dann bitte schön dieses Bild zustande? Ja. Das weiß ich auch nicht, warum die das nicht checken. So. Also ich weiß das ja auch, ich kenne das ja auch noch von hier. Achtung, Kontrolle hat uns ja mal begleitet, als ich noch Großraumtransport gefahren bin. Was glaubst du, was die alles gemacht haben? Oha. Ja, das genau, das meine ich. Und da ist es für den Zuschauer vollkommen in Ordnung. Ja. Ja, wie gesagt, solche Situationen habe ich dann auch, warum ich das dann filme und hin und her oder was weiß ich. Das ist halt Teil des Formats. Ich muss es filmen, sonst kann man es auf einer Videoplattform nicht sehen. Das müsste eigentlich den letzten Vollidioten eigentlich klar sein. Ja. Aber solche Leute hast du dann und dann ärgerst du dich darüber, ne? Ja, ich ärgere mich jedes Mal drüber, ne? Ich versuche das immer zu unterdrücken. Ich glaube, meistens gelingt mir das auch, aber... Ja, manchmal, live ist ja noch eine andere Hausnummer, ne? Das ist so schlimm manchmal, ne? Da denke ich nur, Alter. Und dann kriege ich auch teilweise Post von Leuten, die dann schreiben so, ey, Respekt, ich wäre da schon 10-mal hochgedreht und so und ich wäre ausgeflippt und was weiß ich. Ich denke, ja gut, aber irgendwo muss man sich dann ja auch ein bisschen im Griff haben, so, sonst ist das nichts für dich. Aber sonst ist das nichts. Und zum Beispiel hatte ich bei der einen, nur mal um ein positives Fazit aus einem Video zu ziehen, was die Leute ja nicht mitbekommen, weil ich das nur im Livestream auf Twitch erzähle. Zum Beispiel hatte ich ja diese in dem einen Video, wo ich in diesem Dorf festgehangen bin, wo die ganze Autobahn A3 durch diese Engpassage da musste und es war ein absolutes Verkehrschaos. Und daraufhin hat mich tatsächlich war offizielle E-Mail mit, hier Briefkopf hätte ich fast gesagt, hier von der Autobahn GmbH oder die ist ja privatisiert alles. Die möchten das, wollten das Video von mir haben zu Zwecken, um das intern dann zu besprechen und so, um das vielleicht, um diese Probleme anderweitig zu lösen. So, das ist dann, weißt du, dann ändert ja was. So, ja, ne? Ja. Also, das sind ja mal so positive Sachen, die kommen aber so nicht vor. Aber diese Negativleute, das ist ja halt so. Du hast 100 positive Kommentare und 2 negative und über die 2 negativen ärgerst du dich dann halt, ne? Ja. Und diese alle selbsternannten Rechtsanwälte und Richter und ach, hör auf, Alter, was die alles wissen. Was die, das glaubst du gar oh, nicht, ja. Was die alles wissen. Davon haben wir ganz viele. Ja. Zum Glück habe ich aktive Polizisten bei mir im Chat und, die halten mir tatsächlich, ich habe sie nie darum gebeten, mir den Rücken frei zu halten, aber das machen die. Und das ist schon mal ganz geil, so, da freue ich mich auch mega drüber. Aber die Leute, die dann gleich in den Kommentaren oder beziehungsweise in den Chat schreiben, von wegen, das darfst du nicht, das ist definitiv verboten und so, ne? Da denke ich, ey, wenn das jetzt verboten wäre, warum mache ich das denn jetzt schon fast 2 Jahre, ja? Und dann stelle ich immer die Gegenfrage, meinst du nicht, die hätten mich dann schon auseinandergenommen, wenn ich das nicht machen dürfte, nach 2 Jahren? So. Und meistens kommt dann auch nichts mehr, ne? So, und na klar, es ist eine Grauzone, das weiß ich selber, ja. Aber ich schade niemandem, ne? Weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt mit dem Kram, den ich mache, jemanden schaden würde, würde ich es gar nicht machen. Das steht gar nicht zur Debatte, so, ne? Aber das ist ja nicht so, ne? Wenn ich durch den Stadtverkehr fahre, wen stört das, wenn da eine Kamera läuft? Ja, okay, es sind 8 Kameras. Aber das, weißt du, was ich meine? Ich schade niemanden aktiv damit. Und, Nein, das ist ja, ich habe mich auch so furchtbar drüber geärgert, über meine Anzeige, DSGVO-Anzeige, weil bei mir ein Kennzeichen zu sehen war im Video. Ja. Da habe ich mich furchtbar drüber geärgert, dass ich da die Strafe für bekommen habe. Weil wenn ich mir dann andere YouTube-Videos angucke, auch vom Öffentlich-Rechtlichen etc., da sind überall Kennzeichen zu sehen. Ja, genau. Aber ich als kleiner YouTuber, ich krieg gleich eine Anzeige. Aber diese Anzeige kommt ja nicht von den Behörden selber, Richtig. Sondern sie handeln ja dann nur von Leuten, die eine Anzeige erstellen. Und da kommt nämlich der Twist, dass ein Zuschauer oder ein damaliger Möchtegern-Creator, den gibt's gar nicht mehr, der hatte ja selber eine Anzeige bekommen von seiner Community und hat das nicht eingesehen, dass ich noch keine bekommen habe und hat auf den Grund dann den Sascha vernünftig und meine Wenigkeit angezeigt. Ja. Und wir haben beide eine Strafe bekommen. Das und das musst du dir mal überlegen. Also Leute, die die Videos schauen, oder, na gut, der jetzt halt nicht, aber es gibt halt Leute, die schauen die Videos und es ist unterhalt. Warum machen sie dann einen auf Oberdeutsch und Oberpolizist und wollen dann jemanden dann regulieren, also uns dann, oder und sagen, dass wir das und das nicht dürfen, bla bla bla. Das ist doch nicht eure Aufgabe. Enjoyt doch, guckt das an. Anders wäre es jetzt, wenn du Sachen machen würdest, strafbare Handlungen zum Leid von irgendwelchen anderen, dann würde ich sagen, okay, da muss man aktiv werden, da muss man das melden. Richtig. Aber wenn man einfach nur Unterhaltungsprogramm macht und etc., dann kann man doch einfach genießen oder man lässt es bleiben oder ignorieren. Aber manche kriegen das einfach nicht hin. Und eins sage ich dir auch noch, Rainer, und das habe ich dir damals schon gesagt, umso erfolgreicher du wirst, umso mehr Neider bekommst du. Und da geht nämlich dann die Reise los. Ja, ja. Und das hat bei mir tatsächlich schon angefangen. Ne? Das ist echt wild. Und ich habe mich auch in einem Stream schon drüber aufgeregt, dieses Ellbogenverhalten zwischen den Creatern, sage ich mal. Das ist viel schlimmer, finde ich, als ein Zuschauer, der missgünstig ist. Ja? Mir fallen da einige ein, die möchte ich jetzt auch nicht nennen. So, ne? Und ich finde das schade. Dann kriegst du Post, ja, warum unterstützt du den und den? Oder ne? Ich sage, ey, weil ich gerne kleinere Leute unterstütze, also die Kanäle, die kleiner sind als ich, weil ich musste das alles von alleine machen. So, weißt du, also mir konnte keiner helfen oder mir wollte keiner helfen, wie auch immer. Und aber wenn der oder die jetzt größer wird als du, ich sag, ja, dann freue ich mich. Ja, wieso freust du dich dann? Die checken das nicht. Die checken das nicht. Also, ich weiß es nicht. Wenn ich doch jemanden unterstützen kann, dann mache ich das doch. Wir sind doch alle irgendwo, ich sag jetzt mal, Digital Creator. So werden wir ja genannt offiziell. Ne? Ja. Und dann kann man doch miteinander arbeiten und nicht gegeneinander. Und das geht mir einfach nicht in die Birne. Es nimmt doch dann, gut, im Live kann man jetzt auch den Zuschauern jetzt so nicht wegnehmen. Die haben alle heute zwei Monitore und dann gucken die halt auf zwei Monitore, zwei Streams oder so. Aber gerade bei mir als YouTuber, wenn der eine jetzt größer wird als meine Wenigkeit und etc., heißt ja noch lange nicht, dass die dann meine Videos nicht mehr gucken. Das ist ja, es nimmt ja keinen einen dann die Quote weg. Nee, genau. Aber so ein Zusammenarbeiten findet auch irgendwo nicht statt. Das hat aber auch ein bisschen was mit unserer Branche zu tun. Ich glaube, es hat was ein bisschen mit unserer Branche und wir als Menschen zu tun. Weil wir haben es ja im Realen auch so, dass kein Zusammenhalt da ist. Ja. Leider. So, das war ja mal anders. Das war alles mal anders, aber das habe selbst ich nicht so ganz miterlebt. Also es war kurz, das muss dann kurz bevor ich angefangen habe, aufgehört haben. Ja. Keine Ahnung. Aber hier noch was anderes, was mir gerade einfällt. Ja. Ab 1.8. müssen ja eigentlich neue Arbeitsverträge verteilt werden, ne? Da weiß ich jetzt nichts von, erzähl mal. So. Jetzt muss kommt's. Ich nämlich einmal. Ja. Die EU ist ja nicht immer, warte, ich muss mal kurz googeln, ist ja nicht immer schlecht. Arbeitsverträge, ich weiß nicht, ab August genau, warte mal, das ist nämlich, es hat von der EU weit, muss Deutschland, wie heißt es denn, die aufgrund der Umsetzung der EU-Richtlinie über transparente und verlässliche Arbeitsbedingungen, EU-Richtlinie 2019, bla bla bla, Arbeitsblabla, muss der deutsche Gesetzgeber unter anderem das Nachweisgesetz ändern, in dem verankert ist, welche Information und Dokumentationspflicht der Arbeitgeber nachkommen muss. So, und jetzt unprofessionell wie ich bin, habe ich das, genau, es muss in den zukünftigen Arbeitsverträgen, die ab 1. August ausgegeben werden müssen, also das heißt auch du, ich, wir alle müssen neue Arbeitsverträge bekommen, in den Arbeitsverträgen reicht dann zum Beispiel nicht mehr aus, dass da drin steht, hier Rainer und Kai arbeiten 42 Stunden die Woche. Mhm. Das reicht nicht. Es muss die Arbeitszeit aufgelistet werden. Und unter anderem die Überstunden, was mit den Überstunden passiert, also wo die, wo, ob die abgefeiert werden, hier, sofort vereinbart die Möglichkeit der Anordnung von Überstunden und deren Voraussetzungen etc., die vereinbarte Arbeitszeit, vereinbarte Ruhepause und Ruhezeiten sowie bei vereinbarter Schichtarbeit, das Schichtsystem, der Schichtrhythmus und die Voraussetzungen für Schichtänderungen. Das muss alles jetzt in Arbeitsverträgen drinne stehen. Es reicht also jetzt, da muss dann, da bin ich sehr gespannt drauf, wie die Speditionen darauf reagieren, denn ich vermute, da wird keiner irgendwie sowas sagen, aber ich werde da ein YouTube-Video zu machen. weil dann dürfte nämlich eigentlich Schluss sein damit, dass Überstunden geleistet werden und bei den LKW-Fahrern verfallen die einfach so. Ja, genau. Das ist nämlich dann eigentlich nicht mehr möglich. Es ist nicht mehr möglich. Das ist ja und echt interessant, das ist das Erste, das ich höre jetzt. Also ja, ich weiß, ich war zu faul, sonst hätte ich das YouTube-Video schon gemacht. Ich setze mich mal Montag, Dienstag ran. Ich mache das die Woche, weil es kommt noch ein entscheidender Twist noch dazu. Weil jetzt werden die Leute, die uns im Radio hören, hier in den Autos oder LKWs hören, die werden jetzt sagen, ja Kai, das ist ja schön und gut, dass das gemacht werden muss, aber kräht ja keinen Hahn nach. Weil da muss ja erstmal einer sein, der das dann sagt, hier, ey, mein Arbeitgeber macht das halt nicht. Und dann bist du als Arbeitnehmer halt angeschissen, wenn du dann halt deinen Arbeitgeber anscheißt, weil eigentlich dein Recht einforderst, aber in unserer Branche ist es halt schwierig. Da kommt jetzt noch eine Erneuerung, die auch von der EU beschlossen wurde. Und zwar muss jeder Arbeitgeber ab einem Personalstand von mindestens, ich glaube, 100 Mitarbeiter, ab 100 Mitarbeiter, muss er sich bei der Bundesregierung, das ist so eine Beschwerdestelle, da muss ich mich nochmal genau einlesen, also ich kann jetzt nicht genau wiedergeben, muss er sich registrieren als Arbeitgeber, weil wenn er ab 100 Mitarbeiter hat. Okay. Und dort kann dann der Mitarbeiter anonym, unter anderem anonym, seinen Arbeitgeber melden. Oha, okay. Genau, der kann den Arbeitgeber dann melden, dass entsprechend, sagen wir mal, Arbeitsschutzvorschriften nicht eingehalten werden oder er zu lange arbeiten muss und kriegt es nicht bezahlt oder wird da schlecht behandelt hin und her. Und das wird dann gemeldet und dann kommen die Behörden in den Betrieb. So, diese beiden Sachen sind jetzt neu eingeführt werden und gehen gerade auf die Reise bei uns in Deutschland. Oha, da bin ich ja mal gespannt, ob sich da irgendwas tut. Und da muss sich eigentlich in unserem Land was tun. Und das Besondere ist, wenn du als Arbeitnehmer, dein Arbeitgeber, sei es mal, du arbeitest bei Firma XY, 300 Leute und du hast halt da Arbeitsverstöße und kannst da nicht gegen vorgehen, weil dein Arbeitgeber dich dazu zwingt. Mhm. Und du meldest jetzt diesen Arbeitgeber. Dann muss das ja irgendwann auch bewiesen werden und dann du auch namentlich, dann bist du speziell von der Kündigung geschützt. Du kannst nicht gekündigt werden. Also er kann dich da nicht mehr rausschmeißen. Oha, okay. Aufgrund dessen, und zwar hat das unter dem Aspekt Whistleblower. Man will damit die Arbeitsbedingungen in Deutschland verbessern und schwarze Schafe ausmerzen, indem man den Arbeitnehmern speziell die Möglichkeit gibt, sich kurz, also über online über seinen Arbeitgeber den zu melden, wenn halt da Missstände sind. Und das ist in unserer Branche kritisch. Das wollte ich gerade sagen, das ist ganz kritisch. Das ist ganz kritisch. Wenn du dir das also einfach nur mal vorstellst. Ja. Und ich weiß ja, wie das ist. Ich weiß ja auch, wie das ist. Wir selber sprechen jetzt nicht von unseren Firmen, weil A, dürfen wir es nicht vertraglich, ne? Wir sprechen jetzt einfach nur mal, ich spreche einfach mal über Vergangenheit von Arbeitgebern von mir. Ich habe in manch einer Firma 60 Stunden die Woche gearbeitet, habe aber 42 Stunden nur bezahlt bekommen. Mhm. So, pro Woche. So, und diese Überstunden, die normal jeder Arbeitnehmer abfeiern, ausbezahlen lassen kann oder was weiß ich, die sind ja im LKW-Bereich, sind die einfach weg. Die existieren ja einfach gar nicht. Genau. Obwohl wir ja die größte Aufzeichnungsquelle überhaupt haben, die genaueste ist unsere Fahrerkarte. Richtig. Aber was willst du als Einzelner da machen? So. Und das ist ja deutschlandweit gang und gäbe. Mhm. Dass LKW-Fahrer zu lange arbeiten und es nicht bezahlt bekommen. Richtig. Das ist das, worüber ich mich täglich aufrege. Richtig. Ja. Genau. Und das müsste eigentlich damit demnächst ein Ende haben. Das wäre nice. Es müssen neue Arbeitsverträge rauskommen. Das hört sich gerade so richtig schön an für mich, aber. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da die Hoffnung verloren habe oder so. Ich auch? Es kommen ja viele junge Bengels bei mir in den Stream und sagen, ey, ich will BKF, also Berufskraftfahrer werden und so. Und ich rate denen das tatsächlich aktuell immer ab. Ja, ne? Ja, ist auch richtig so. Und weil ich gesagt habe, ey, du lernst 3 Jahre, ja, und danach wirst du bezahlt wie ein ungelernter Lagerhelfer. Ich sag, das macht keinen Sinn. Also wenn du das jetzt mit den Stunden gegenrechnest, ne? Natürlich hört sich das interessant an, wenn du jetzt erstmal, keine Ahnung, 2600 Bruttogehalt hast plus Spesen plus irgendwelche Zulagen und so, ne? Die rechnen sich dann aus, was am Ende vom Monat über ist, aber die rechnen sich nicht aus, wie viele Stunden sie dafür arbeiten müssen. Ja, genau. Und das ist, und was ich auch immer wieder sage, ist, LKW-Fahren ist halt nicht nur LKW-Fahren. Ne? Also jetzt, klar, bei meinem Mädchenjob, den ich jetzt habe, klar, brauche ich mich nicht beschweren. Und aber ich war ja nur auch in anderen Sachen, Bereichen tätig. Und dann bist du schnell mal die Bürotipse, du bist der Lagerarbeiter, ne? Und was da alles dazugehört. Ne? Dann bist du eine halbe Werkstatt, ne? Weil teilweise reparierst du dein Auto, wenn Kleinigkeiten sind, selber unterwegs. Du weißt das, du hast es wahrscheinlich auch gemacht. Ne? Und, ja, wenn ich das gemacht hätte, wäre es ein ganz besonderer LKW geworden danach. Also, nee, nee. Eine Waschmaschine. Nee, also ich meine jetzt so, keine Ahnung, Lampen tauschen kurz. Ja, natürlich, klar. Oder mal schnell eine neue Trittstufe anbringen, wer im Baustellenverkehr ist, der macht das in 5 Minuten. So, aber sowas in der Art, ne? So, das, da kommt halt vieles zusammen und das haben die alle nicht auf dem Zettel, ne? Und dann hast du halt schnell mal Arbeitszeiten von 13 Stunden am Tag. Das ist so. Ja, und die Arbeitsbedingungen halt noch, ne? Dann der ganze Stress und hin und her. Und das gehört ja auch alles dazu. Aber wenn man sich einfach mal überlegt, dass ein LKW-Fahrer für einen Stundenlohn durch die Gegend fährt, wo eine Reinigungskraft, nichts gegen Reinigungsfachkräfte, aber die einfach einen Stundenlohn mittlerweile von 15 Euro bekommen. Ja, genau. Da kann der ein oder andere LKW-Fahrer echt von träumen. Ja. Entschuldigung, das war mein Hund gerade. Ja. Was ich über den gehört hat. Und da ist doch die Frage, wie unattraktiv will man so einen Job machen und Deutschland so, ja. Ja, richtig, ja, ist echt so, ist halt wirklich so. Ne? Ich wollte bei Spiegel TV mal darüber reden, ich hatte 2 Interviews in Deutschlandfunk, da habe ich das kurz gesagt, aber es ist halt Radio und nicht in der Deutschlandfunk, aber es war halt mal ganz angenehm darüber zu sprechen. Hat jetzt Spiegel TV tatsächlich mal angeschrieben und die haben mir auch geantwortet, warte mal, ich muss einmal ganz kurz gucken, habe ich das hier irgendwo auf die Schnelle, Spiegel, warte mal, da bin ich auf Seite 1, und zwar wollte ich halt darüber sprechen, gerade über die Ungerechtigkeit, die Bezahlung und was alles in diesem Job einfach falsch läuft. Und ich mir einfach nicht erklären kann, warum in diesem Land da nichts, keiner was gegen macht. Ne? Mhm. Nee, ich finde es jetzt auf die Schnelle anscheinend nicht. Naja, auf jeden Fall haben sie halt abgelehnt. Mit der Begründung, dass dieses Thema keinen so richtig interessiert und im Moment nicht sendungsfähig ist sozusagen. Und damit haben sie leider recht. Das ist das. Damit haben sie leider recht, es interessiert nämlich keine Sau und das ist das, was mich auch ärgert. Ja, voll. Aber Kai, ganz ehrlich, wenn die Regale anfangen leer zu werden, dann sind sie auf einmal da. Pass auf, was ich dir sage. Naja, das wird ja auch nicht mehr lange dauern bei dem Fahrermangel. Ne? Nee. Es wird jetzt irgendwann so kommen. Und dann ist es wieder wie Deutschland, wie Leib und lebt. Dann auf einmal werden die Maschinen angeworfen und es wird dran gearbeitet. Ja. Dass man dieses Problem im Griff bekommt. Immer wenn es zu spät ist. Ja, genau. Ich rede da seit über 5 Jahren drüber und davon. Und du hörst wahrscheinlich in deinen Streams vielleicht auch das ein oder andere Mal. Ja, fast täglich. Ne? Also ich habe zum Beispiel eine Zuschauerin, die arbeitet bei Aldi. Dann meine Schwester selber, die arbeitet bei Lidl. Und beide sagen das, dass teilweise die Regale leer sind mit dem ein oder anderen Artikel, weil die Ware nicht existiert, sondern weil der Fahrer nicht kommt, beziehungsweise der LKW nicht kommt. Weil sie keine Fahrer haben. Und das passiert immer öfter. Ich habe einen Kumpel von mir, ist Arzt. Der ist Chirurg. Mhm. Unfallchirurg, meine ich. Und der hat mir den einen Tag auch was erzählt. Er sagte, du kannst dir gar nicht vorstellen, was bei uns in den Krankenhäusern los ist, weil wir manches Material nicht bekommen. Wir müssen manchmal improvisieren. Dann liegt der Patient da offen und du hast entsprechende Schrauben nicht. Ja, super. Ich sage, ist das dein Ernst? Sagt er, ja. Dann müssen wir improvisieren. Müssen wir halt irgendwas rumbasteln. Sag ich, in dem Körper das drin? Das ist so geil, Alter. Er sagt ja, was denkst du denn? Sagt er, ich hab, und das meint er, es klingt nicht, soll nicht abgehoben klingen, sagt er, aber ich hab studiert, ich bin Arzt, ich bin Unfallchirurg und ich muss meine Patienten manchmal selber mit den Betten in den OP-Saal schieben, weil wir keine Fachkräfte mehr da sind. Also die schieben, also die Patienten reinschieben. Ja. Haben die nicht, da muss der Arzt die selber holen. Scheiß die Wand an. So, und dann haben die manchmal irgendwelche Schrauben, die brauchen wir, diese Spezialschrauben und keine Ahnung, um irgendwas da unten reinzutackern und zu machen. Ja. Und dann sagt er, dann haben wir manchmal nichts da. Dann muss er manchmal in anderen Krankenhäusern oder einen befreundeten Arzt anrufen und fragen, ob er irgendwelche solche Schrauben hat. Ich stelle mir jetzt einfach vor, wie so ein Baumarkt, wo die M6-Schrauben sind einfach weg. So, keine Ahnung. Ich muss mal kurz das Schienbein zusammentackern. Ich habe aber keine Schrauben mehr. Hast du welche da? Ja, ich habe doch drei. Kannst du die abholen? Sagt er, so ungefähr musst du dir das vorstellen. Ja, das soll nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Und das läuft alles falsch bei uns. Und das fängt bei uns mit unseren Gehältern an und ja, mit diesen Arbeitsbedingungen. Ich sag einfach nur mal so, wenn jeder Lkw-Fahrer nach Tariflohn bezahlt werden würde, es gibt ja einen Tarifvertrag, ja, aber genau, die wenigsten Lkw-Fahrer haben einen. So, wir haben den ganz normalen Arbeitsvertrag. Wenn jeder Lkw-Fahrer einen Tarifvertrag bekommen würde, ja, und die Überstunden, die man leistet, entweder abbezahlt oder abfeiern kann, dann ist doch alles okay. Dann verdient man auch vernünftig als Lkw-Fahrer. Aber ich sag mal, 95% der Lkw-Fahrer, die draußen rumfahren, fahren mit einem ganz normalen Arbeitsvertrag, ja, wo der Arbeitgeber alles reinschreiben kann, was er möchte, in Anführungsstrichen. Mhm. Fahren die durch die Gegend und sowas wie Arbeitszeitauswertung etc. existiert ja einfach nicht. Ja, genau. Und wenn wir das Problem in den Griff bekommen haben, dann ist der Beruf auch deutlich attraktiver, denn, jetzt kommt der Twist, dann wäre auch jeder Disponent und jede Spedition daran gehalten, den Kunden zu sagen, hey, mein Fahrer darf aber nicht da 6-7 Stunden rumstehen, weil das muss ich alles bezahlen oder ihr müsst das alles bezahlen. Ja. Weißt du, ich meine? Ja, dann würde ja, das, dann würde da jemand mal dran arbeiten und sagen, hey, so lange B- und Entladezeiten können wir nicht machen, weil der Lkw-Fahrer kostet jede Stunde Geld. Ja, genau. Das ist aber was macht unser Staat stattdessen? Wie war das mit dem Führerschein aus der Türkei? Das ist so. Das ist echt so. Das kannst du dir nicht ausdenken. Da denkst du nur, was ist denn los bei denen da oben? Was? Ich weiß nicht. Ich glaube, die haben komplett. Die Orientierung in den Berufen, wie es denn abläuft, als normaler Bürger in Deutschland. Und selbst die Berater der Politiker haben, glaube ich, das komplett den Faden da verloren. Ja, das glaube ich auch. Die haben keine Vorstellung mehr, wie das abläuft. Absolut null Bezug. Absolut. Also. Ja, dabei wäre es doch so einfach, wenn wir mit unserem Beruf einfach mal sprechen, man einfach mal, oder auch Verdi, warum stehen die nicht mal auf den Rastplätzen und sprechen mal mit den Lkw-Fahrern? Wo sind die eigentlich? Das weiß ich auch nicht, wo die sind. Ich dachte schon, die gibt's gar nicht mehr. Verdi hat zugemacht, pleite oder so. Was? Ja, ich kann die auch anschreiben, wie ich will. Also es ist wie mit dem Bundesamt für Güter, BAG, ja? Ja, ja. Das ja. Bundesamt für Güterverkehr. Die wollen ja mit mir nichts mehr zu tun haben, habe ich sogar schriftlich. Hast du alles gegeben, oder was? Ja, alles gegeben. Also ich war 2016 noch zum Sommerfest, war eingeladen und dann irgendwann habe ich halt angefangen, auch öffentlich zu kritisieren. Und ich hatte die dann irgendwann mal angefragt, ähnlich wie mit der Polizei, bei der Großkontrolle zum Drehen, habe ich bei der BRG nachgefragt und habe halt in der Anfrage, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen, in der Anfrage so reingeschrieben, weil es wäre doch mal furchtbar interessant, auch für die Lkw-Fahrer, mal zu wissen, was eigentlich mit diesen abgestellten BRG-Bullis, die an den Parkplätzen immer stehen, wo keiner drin ist, ja, warum die da stehen und wo die ganzen BRG-Beamten sind. Mhm. So, das wäre mal interessant, in der Reportage das mal zu zeigen. Und ja, da haben sie sich wahrscheinlich gleich auf den Schlips getreten gefühlt. Ja, fand ich, glaube ich, nicht. Ja, und daraufhin kam dann, dass sie auch, dass sie mit mir nicht drehen möchten und auch zukünftig nicht zusammenarbeiten möchten. So viel zur Pressefreiheit. Ja, ja, ja. Ja, du hast ja diesen Presseausweis, ne? Das habe ich ja alles nicht. Nee, den habe ich nicht tatsächlich. Eine Akkreditierung habe ich nicht, aber könnte ich kriegen, ja. Also, ja, gut. Weiß ich gar nicht, ob ich die kriegen könnte, aber ich habe kein Interesse daran tatsächlich im Moment. Wozu brauche ich die? Das, ja. Aber es fängt ja, ich weiß nicht, es gibt auf meinem YouTube-Kanal dieses ganz lange Interview mit dem von der Gewerkschaft, sondern von dem Verein da. Komme jetzt gerade auf den Namen nicht. Der hat ja gesagt, dass für ganz Deutschland aktuell, ich kriege die Zahl jetzt nicht ganz offen genau hin, aber müsst ihr das Video angucken, geht über eine Stunde. Für ganz Deutschland sind ungefähr 279 BRG-Fahrzeuge im Einsatz. Oha. Für ganz Deutschland. Also da. So, jetzt fahren aber nicht jeden Tag die 279, weil die haben ja auch mal Schichtpause und bla bla. Genau. So, und dann sind welche krank. Andere machen andere Tätigkeiten, die BRG fährt ja nicht nur auf der Autobahn rum. Ja. Das heißt, wir haben hier jetzt im Bereich Göttingen, Hannover, Hildesheim, Kassel, haben wir, glaube ich, für diesen ganzen Streckenabschnitt, keine Ahnung, 300 Kilometer oder sowas, haben wir zwei BRG-Beamte, ne? Oh, läuft. Ich weiß nicht, wie es hier bei uns im Bereich Schleswig-Holstein aussieht, aber wahrscheinlich ähnlich. Ja, von daher, wie soll es denn funktionieren? Das ist ja dieses Kabotagegesetz, das wir nicht kontrollieren. Wir kontrollieren es ja einfach nicht, weil wir haben ja keine Leute. Wer soll das kontrollieren? Ja. Die die Autohöfe und Rastplätze am Wochenende, wo die ganzen Ungarn, Bulgaren, Litauen etc. ihr langes Wochenende in der Fahrerkabine machen, was sie normal nicht dürften. Richtig. Die stehen ja alle voll. Kontrolliert das einer? Nein, die Polizei fährt dran vorbei und fahren weiter. Nee. Und in diesem Land läuft einfach wirklich so viel falsch. Und das Problem ist, es handelt hier von unserer Branche. Und deswegen läuft bei uns alles verkehrt. Hier kann doch jeder machen, was er will. Ja, ist so. Ja, das wissen natürlich auch die anderen Länder. Ja, deswegen fahren die ja dann auch nach Deutschland und machen dann hier ihre Wochenendpause auf den Raststätten. Und danach fahren sie wieder über die Grenze rüber, weil im Ausland wird es kontrolliert. Richtig. Ich glaube, in Frankreich wird es am stärksten kontrolliert, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß es nicht, verbessere mich. Auf jeden Fall bestraft, stärker bestraft. Ja, die fahren nämlich alle noch auf Biegen und Brechen rüber nach Deutschland. Oder zahlen in Deutschland ihre Strafe. In meiner Reportage im ersten Teil sagt es ja der Polizist selber, dass die freiwillig zu der Polizei kommen, dann ihr Ticket bezahlen und dann ins Ausland fahren, weil sie da mehr... Das ist, sagt ja der Polizist selber in meinem Video. Mhm. Ja, Hammer, ne? Das ist schon krass. Ist absolut krass. Aber ich bin halt verzweifelt, weil ich würde gern so viel das öffentlich so... mehr anprangern, aber weiß ich nicht. Kriegen wir gleich wieder Arschrasur. Ist doch so. Ja, es hat doch viel mit den LKW-Fahrern so als solche zu tun. Wenn ich das bei meiner Facebook-Seite sehe, wenn ich jetzt ein dramatisches Video, keine Ahnung, hier Dashcam, bla bla bla, irgendwas, das wird 1500, 2000 Mal geteilt. Kommt da so ein wichtiges, wo mal die Missstände aufgeklärt werden, das wird dreimal geteilt. Ja. Das, so, und dann frage ich mich, für wen mache ich das? Ja, das ist so... Viele stellen sich auch hin und das habe ich ja auch ganz oft mitgekriegt, wenn ich denn auch mal was erzähle und so. Ja, aber in dem Beruf sieht es auch so und so aus. Natürlich gibt es andere Berufe, die haben auch Missstände. Ja, welcher Beruf hat das nicht? Ja. Aber ich kann halt immer nur aus unserer Branche reden, also aus Sicht des LKW-Fahrers. Und das ist halt manchmal schwierig so rüberzubringen, dass es auch andere betrifft nachher im Umfeld. Ja. Und ich glaube, da ist das Problem. Ich glaube, du musst den Leuten wirklich klar machen, dass, wenn das wirklich richtig schief läuft mit den LKW-Fahrern, dass keiner mehr mal schnell zur Tanke kann und tanken kann oder schnell mal zu Aldi sich was zu trinken holen. Und ich glaube, das ist das, was die Leute noch nicht realisiert haben. Ja, das erste Schockerlebnis hatten wir doch damals, Corona-Pandemie am Anfang, Toilettenpapier. Ja. Mal ohne Spaß. Ja. Ja. Was war das für ein Moment? Du gehst in den Laden rein, ich weiß das noch wie gestern, weil ich mich damit überhaupt nicht befasst habe mit Hamstern und so einem Kram. Ich auch nicht. Ich geh damals mit meiner damaligen Frau in den Laden rein. Ich biege naturgemäß da in die, jeder hat dann so seine Gänge, wo man hingeht und da jeder packt was in den Einkaufswagen. Kennst du das ja sicherlich? Ja, klar. Ich biege so in die Abteilung Toilettenpapier so ein und boah, ist ja alles leer. Und ich sage, wir haben kein Toilettenpapier mehr. Keine Ahnung, wir hatten aber auch wirklich keins mehr zu Hause. War wirklich so. Und in den nächsten Laden rein, daneben gleich, auch leer. Und dann habe ich gefragt, warum ist das? Ne? Und dann haben die Leute gehamstert, wie die Geisteskranken sind ja mit Einkaufswagen mit Toilettenpapier raus. Mhm. Ja, ja. Wie die Idioten. Das habe ich auch nicht verstanden, aber... Und ja, weiß ich nicht. Wenn du denn einen fragst, ne? Ich sage, wer von euch, im Livestream kannst du das ja perfekt machen, so. Ich sage, wer von euch hat denn gehamstert? Keiner. Nee, du hast 4.000 Zuschauer am Tag, so, aber keiner hat gehamstert. Ah, okay. Ja, das ist so geil. Ja, ja. Dann bist du erstmal da und denkst, und auch die Nudeln und alles war ja halt weg, ne? Und wo ich ja dann, da war ich, glaube ich, da war die Serie auf RTL 2, lief dann gerade mit mir, hat den Fahrt, da habe ich ja dann im Fernsehen auch gesagt, hey, wir LKW-Fahrer fahren ganz normal weiter. Ihr braucht nicht hamstern, es kommt alles an. Ja, genau. So, ne? Ja. Das ist einfach... Aber auch da hat die Regierung nicht geschaltet, sondern sie hätte ja einfach auch sowas mal öffentlich sagen können, die LKWs, der Transport, das läuft alles normal weiter, bla bla bla. So, sie sind einfach irgendwie unfähig da oben, finde ich. Ja, ja. Weißt du, was ich vermute, Rainer? Na. Pass auf. Okay, pass auf. Jetzt kommt's. Die Tagespolitik, also das Alltagsbusiness, was so ein Politiker auch hat, das läuft ja von ganz alleine. Da wird mal hier ein Beschluss gemacht, da wird mal hier was protokolliert, da wird mal da eine Abstimmung gemacht und so, bla bla. Ja. Aber wenn es dann mit ernsthafter, sofortiger Konfliktbewältigung, das ist für die da oben Neuland, weil alles seit Jahrzehnten super funktioniert. Ja. Und ich glaube, das ist nämlich unser Problem, was wir haben. Ich sag dazu immer Evolutionsbremsen übrigens, ne? So, von wegen, das hat ja vor 100 Jahren funktioniert auch heute noch. Und da sage ich auch immer wieder, nein, wird's nicht. Ne? Weil die Zeiten ändern sich nun mal und da gibt es ganz viele Themen, ne? Wo ich da immer direkt drauf anspringe, da bin ich ehrlich. Also da können wir mit den Mirrorcams anfangen und mit Elektroantrieben aufhören und können wir das, fürs Nächste. Das, ja, genau. Ja, wir brauchen aber, wie machen wir das denn, also für die Leute, die bis jetzt zugehört haben, wir haben ja jetzt eine Stunde gleich rum. Ja. Wie machen wir das denn, dass die uns auch Themen einsenden können? Wie können wir denen das denn sagen? Also wie können die das machen? Wir haben doch den Insta-Account erstellt. Wir haben einen Instagram-Account? Ja, Helden der Straße. Ja. Was? Das weiß ja ich ja noch gar nicht, warte mal. Hey, da muss ich ja gleich mal folgen. Ja, ja, doch, aber ich glaube, du folgst schon. Ach was. Ja, ja, doch. Das haben wir, glaube ich, beim oder kurz vorm ersten Podcast haben wir das ausgemacht. Und da. Helden, wie wird es geschrieben? Helden unterstrich oder was? Nee, ich glaube, alles zusammen, oder? Jetzt muss Helden ich selber erstmal nachgucken hier. Das ist, man merkt, wir haben nichts vorbereitet. In der Straße gibt es hier Lastwagenbilder, das wird es nicht sein. Ich gehe mal ganz kurz auf die Suche hier. Also, liebe Zuhörer, also, wenn ihr das jetzt hört, also auf jeden Fall uns bei Instagram auf jeden Fall schon mal folgen. Das ist wichtig. Und natürlich dann unserem Podcast-Instagram-Account, damit ihr dort uns dann Nachrichten schicken könnt, worüber wir in der nächsten Folge sprechen sollen. Was euch nicht gefallen hat, was euch gefallen hat, solche Sachen. Jetzt müssen wir nur rausfinden, wie der Instagram heißt. Ja, jetzt bin ich auch gespannt gerade. Wir haben den, ich bin mir sicher, dass wir den angelegt haben. Also, Helden der Nacht habe ich hier. Helden der Werkstatt. Ja, Helden der Werkstatt habe ich auch gerade gefunden. Nee, wir haben keinen. Wir haben keinen. Wir haben den doch angelegt, ich bin mir ziemlich sicher. Dann müsstest du ihn ja verwalten können. Ja, ich kümmere mich drum, ja. Versprochen. Ja, okay, dann müssen wir den jetzt aber sagen, also dann, was nehmen wir als Profilbild, damit die Leute, wenn sie... Das haben wir ja, das Profilbild, was hier auch bei Spotify ist, werden wir dann als Profilbild nehmen, genau. Genau, also guckt einfach irgendwie Helden der Straße, Unterstrich zusammengeschrieben oder sonst irgendwas und dann folgt uns auf jeden Fall dort bei Instagram und dann könnt ihr dort gerne Themenvorschläge reinhauen. Genau, so machen wir das, ne? Solange... Das ist so eine leckere... Bitte? Ja. Leckere zweite Folge eigentlich. Ja, ich fand die Folge jetzt schon gut. Das ist also... Ja, es ist schon wieder so schnell vorbei, die Stunde, ey, ehrlich jetzt. Ja, ja, und wir haben wieder geredet über Gott und die Welt, ne? Da sind ja Themen bei, Alter. Leck mich an. Das finde ich gerade gut. Wenn du das so geskriptet machst, sage ich mal in Anführungsstrichen, dann gibt es, glaube ich, ganz oft einen kleinen Hänger im Podcast. Weißt du, was ich meine? Glaube ich zumindest. Ja, ja, ja. Ich weiß ja, es ja nicht. Und, aber E-Mobilität, da können wir nächstes Mal gerne drüber sprechen. Da habe ich ja Bock drauf. E-Mobilität, Stichwort Volvo 44-Tonner. Ja. Ja. Da reden wir drüber. Ja, gerne. Ich habe mich mit dem noch nicht befasst, aber ich weiß, dass ein E-Auto-Influencer den schon testen durfte. Ja, ja. Und es sind auch schon welche ausgeliefert worden. Ist ja schön, dass die sich auch mal bei mir zum Beispiel melden. Gar nicht, ne? Also. Nein, das ist Volvo, die haben gar nichts mit Dings zu tun. Das ist eine Katastrophe. Ja, absolut. Das, du hattest ja eben schon mal angesprochen, gerade die sollten noch mal ein bisschen aktiver werden, was Social Media angeht und so, ne? Ja, aber ich laufe dir nicht mehr hinterher, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Mir geht's gerade so mit einem richtig coolen Projekt, wo ich wirklich Jahre dabei war, so eine Art Trucker-Treffen. Ja. Nein, es ist ja ein Trucker-Treffen in Kaltenkirchen, vielleicht kennst du das. Ja, ich war ja sehr lange in dem Verein und ja, durch Diskrepanzen, sage ich mal, habe ich nachher gesagt, so, nee, komm, das tust du dir nicht an, ne? Und das Ticketsystem war schlecht und da habe ich den kurz eins entworfen, das kannst du ja, es gibt ja Baukastensysteme, da stehen die LKWs nicht wieder bis zur Autobahn, verursachen Stau, ja, oder es gab viele Dinge, ne, und gerade im Bereich Social Media, da sagte mir doch tatsächlich einer von den Vorsitzenden so, ich wäre ignorant. Ich dachte, alles klar. Na gut. Ja, und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, macht euren Scheiß alleine. Da habe ich keine Lust drauf. Aber das Ding, wofür die dahinter stehen, da bin ich absolut dabei. Ne? Und also es geht da um Kinder, erstmal bedürftige Kinder, ne? Ja, da kann man aber noch so viel machen. Ja. Ich würde ja auch gerne mit solchen Leuten zusammenarbeiten. Man kann so viel machen. Ich sag ja, guck dir das mal Social Media mäßig an, was die machen. Da lachst du dich tot. Die machen nämlich nichts. Nee. Die verkaufen ihre Tickets über Facebook. So, und jetzt kommst du. So, das kann es doch nicht sein. Aber ich habe halt ich hab auch eine riesen Facebook-Reichweite, ne? Also ich habe letzten 28 Tage über 4 Millionen, ne? Ja, echt? Okay. Ja, kann das, ich dir sogar einen Screenshot schicken, wenn du möchtest. Ja, aber Reichweite und Tickets verkaufen sind doch zwei Grundlagen. Ja, ne? Also. Ja, aber warum holt man denn nicht Leute aus dem Personen des öffentlichen Lebens wie wir nicht mit ins Boot, die dafür Werbung und die da vielleicht was veranstalten? Weil ich würde gerne auf dem Festival mit meinen neuen Rocksongs dann irgendwann auch mal live performen, weißt du? Ja. Ich hätte jetzt sagen können, ich hätte das für dich in die Wege leiten können, aber da ich weiß, da die Zelte abgebrochen habe. Ja. Nee. Das sind aber auch geile Themen fürs nächste Mal. Da setzen wir weiter an. Ja, genau. Also, liebe Zuhörer, wir brechen das jetzt hier ab, sonst reden wir morgen früh noch und wir müssen arbeiten. Ne? Ja, ich muss um 19 Uhr live gehen und mein Hund, der steht schon die ganze Zeit neben mir, der möchte jetzt raus. Ja, genau. Also, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich auf jeden Fall für heute, auch im Namen von Kai, wenn ich das mal so sagen darf. Also, ich würde sagen, ich verabscheue mich auch. Genau, ich würde sagen, wir hören uns zur nächsten Folge nächsten Montag ab 6 Uhr hier auf Spotify. Und ja, ich würde sagen, wir sind raus. Ciao zusammen. Ja, gute Fahrt, Leute, gute Fahrt. Tschüss.